HR2 Kultur. Hörspiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Hörspiel am Sonntag Lieben und Lieben lassen. Es ist schwer, seinem Verlobten zu gestehen, dass man heiraten wird. Und zwar einen anderen. Diese Erkenntnis stammt aus dem Munde von Valerie King, einem Broadway-Star wie aus dem Bilderbuch. Schön, erfolgreich, gewissenlos, temperamentvoll. Sie spielt mit Männern, als stünde sie auf der Bühne. Doch als sie ihrem langjährigen Verehrer unüberlegt einen Heiratsantrag macht, hat dieser genug. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um Valerie ihre wahren Gefühle vor Augen zu führen und den Mann zu finden, der tatsächlich zu ihr passt. Autor Louis Verneuil konnte ab den 1920er Jahren auf dem Broadway einige Erfolge feiern. So auch mit dem leichtfüßigen Lieben und Lieben lassen, dessen Moral in der Erkenntnis liegt, dass Liebe zwar ein Spiel ist, aber das gefährlichste, schwierigste und ernsteste, das es gibt. Viel Vergnügen. Lieben und Lieben lassen. Komödie von Louis Verneuil. Deutsch von Karl Fiebach. Funkbearbeitung und Regie Werner Hausmann. Nein, nein, das geht nicht. Wenn Sie von mir untersucht sein wollen, müssen Sie sich schon in meine Praxis bemühen. Hier geht das nicht. Und warum nicht? Hier, im Arbeitszimmer Ihres Chefs? Wie stellen Sie sich das vor? Da mein Chef Sie so lange warten lässt? Und was kann er schon dagegen haben, dass Sie, sein Freund und Hausarzt, feststellen, ob ich gesund bin? Also gut. Wie steht's mit dem Appetit? Ausgezeichnet. Schlafen Sie gut? Manchmal leide ich an Schlaflosigkeit. Stehen Sie nachts jede Stunde auf, trinken Sie ein Glas Cognac. Hilft das? Nein, aber die Zeit vergeht angenehmer. Sonst noch was? Sie nehmen mich nicht ernst, Herr Doktor. Sie haben mich noch gar nicht richtig untersucht. Schön. Dann wollen wir das jetzt nachholen. Sagen Sie mal 66. 66? 66? Danke, drehen Sie bitte um. Sprechen Sie lauter. 66? 66? Ihre Lunge ist kerngesund. Oder haben Sie manchmal Schwierigkeiten beim Atmen? Nein. Leises Gefühl der Atemnot vielleicht? Leises Stechen? Hier? Oder da? Niemals. Ja, dann sagen Sie mir um Himmels Willen, warum Sie mich gebeten haben, Sie zu untersuchen. Ich finde es so nett, wenn Sie Ihr Ohr auf mein Herz legen. Hä? Wirklich, ich finde das sehr angenehm. Diese Begründung genügt mir nicht ganz. Aber es ist so, Doktor, ich schwöre es Ihnen. Mr. Warren bittet um Entschuldigung, dass er Sie so lange warten ließ, Herr Doktor. Er kommt sofort. Vielen Dank, Herr Lang. Alles in allem glauben Sie also, dass mein Körper in Form ist, Doktor? Entzückend in Form. Ich danke Ihnen, Doktor. Fred, mein Junge, entschuldige, dass ich dich warten ließ. Oh, das tut nichts. Ich habe mich inzwischen nützlich gemacht. Guten Abend, Charles. Hoffentlich störe ich dich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich musste endlos mit dem schwedischen Botschafter telefonieren. Du sag mal, warum sind bloß die Gespräche zwischen Diplomaten immer so langwierig? Weil sie niemals ihre Ansichten klar ausdrücken. Politik ist die Kunst, um eine Sache herumzureden. Charlie, ist in der Zwischenzeit jemand gekommen? Nein, Mr. Warren. Also dann bis morgen. Machen Sie Feierabend. Oh, ich bleibe, bis Sie gehen. Wirklich nicht nötig. Ich möchte aber gerne. Denn kaum bin ich weg, werden Sie mich brauchen. Ich bin dem Mann im Büro. Nettes Mädchen. Entzückend. Sie hat eine starke Schwäche für dich. Unsinn. Man merkt das ganz deutlich. In diesem Falle hätte sie mich gebeten, sie zu untersuchen. Hast du zugehört? Und deshalb habe ich doch den Butler vorausgeschickt. Für gewöhnlich lasse ich mich in meiner eigenen Wohnung nicht anmelden. Ich wollte Shirley nicht in Verlegenheit bringen. Das kommt alles nur, wenn du sie nicht beachtest. Aber es ist immer gut, wenn eine Sekretärin ein bisschen in ihren Chef verliebt ist. Sie arbeitet besser. Ah, deshalb fällt mir die Arbeit immer schwerer. So? Ich werde langsam alt. Jeder Mensch wird alt. Der 14. März war der schwärzeste Tag meines Lebens. Wieso? Ich wurde 56. Na und? Na und? Nun werde ich 57. Das ist doch kein Grund zum Jammern. Du hast gut reden. Bist du sehr abgespannt? Ja, ziemlich. Du übernimmst dich. Ich habe so viel zu tun. Die Gesundheit geht vor. Nein, Fred, die Pflicht geht vor. Die auswärtigen Angelegenheiten werden immer problematischer. Ich muss auf der Höhe bleiben. Bis du eines Tages zusammenbrichst. Du solltest dich schonen. Auf diesen Gedanken wäre ich vielleicht in einiger Zeit selber gekommen. Aber du bist Arzt. Darum erwarte ich von dir, dass du mir irgendetwas verschreibst, was mir ein bisschen aufpulvert. Irgendein Mittel. Na gut, gut, ich bringe das morgen mit. Aber Medikamente sind kein Allheilmittel. Es wäre viel besser, zeitig schlafen zu gehen. Gehst du heute Abend aus? Ja. Muss das sein? Unbedingt. Mrs. Phelps gibt ein Essen. Es wäre eine Tragödie, wenn ich sie im Stiche ließe. Wirklich? Außerdem werden Charles Wilson und Warren Austin dort sein. Du musst zugeben, dass das wichtig ist. Ich gebe mich geschlagen. Du, ehrlich gesagt, ich beneide dich um deine Beziehungen. Sie laden ja nicht mich ein, sondern das, was ich repräsentiere. Es kommt auf eins heraus. Du bist ein wichtiger Mann. Sie werden am Telefon verlangt, Mr. Warren. Nein. Aber es ist... Es ist mir egal, wer es auch immer sein mag. Ich muss in 5 Minuten weg. Aber es ist Miss Valerie King. Oh. Also, soll ich ihr sagen, dass Sie schon gegangen sind? Nein. Ich werde mit ihr sprechen. Legen Sie bitte das Gespräch hier herein. Das habe ich bereits getan. So. Ich habe mir gleich gedacht, dass Sie für Miss King zu sprechen sind. Hallo? Ja, guten Abend, Valerie. Wie schön, dass du anrufst. Ja, selbstverständlich. Wann? In 5 Minuten. Nein, es ist nur... Ich sollte... Wie bitte? Ja, ist es so ernst? Also gut, dann gehe ich nicht. Nein, ich kann absagen. Ja, ich erwarte dich also. Sehr schön. Charlie? Ja, Mr. Vaughan? Bitte rufen Sie doch gleich Mrs. Phelps an. Plaza 302... Danke, ich habe die Nummer im Kopf. Ich muss die Einladung absagen. Erzählen Sie ihr bitte, ich hätte einen Unfall gehabt, ja? Einen leichten Unfall. Ich habe mir den Fuß verstaucht. Wie findest du das, Fred? Nicht gerade umwerfend. Aber niemand kann es nachprüfen, das ist die Hauptsache. Shirley, machen Sie einen etwas besorgten Eindruck, ja? Leicht besorgt, nicht allzu besorgt, sonst kommt sie mich besuchen. Ich verstehe. Erwarten Sie Miss King? Jeden Augenblick. Ich dachte es mir. Nun, Doktor, sind Sie zufrieden? Ich gehe heute nicht aus. Ja, Miss King wirkt überzeugender als ich, selbstverständlich. Kennst du sie? Wer kennt sie nicht? Sie ist ja berühmt genug. Ich meine persönlich. Flüchtig, sehr flüchtig. Früher kannten wir uns mal recht gut, aber das ist schon recht lange her. Na, so lange kann ich ja nun auch wieder nicht her sein. Ich war damals noch Medizinstudent und sie war eine kleine unbekannte Schauspielerin. Das muss doch 10 Jahre her sein. Ich habe dich doch nie bei ihr gesehen. Wir haben uns aus den Augen verloren. So. Ja. Sie ist doch nicht etwa krank? Nein, wie kommst du darauf? Vorhin am Telefon hast du gesagt... Ist es so ernst? Ah, da ging es nicht um Ihre Gesundheit. Ach, ein persönliches Problem also? Scheint so. Das kommt wohl häufig vor. Was willst du damit sagen? Oh, sie ist... Sie ist eine wunderbare Frau. Sicherlich. Immerhin ist ihr Privatleben ziemlich turbulent. Durchaus möglich. Die Zeitungen haben jedenfalls kein Geheimnis daraus gemacht. Ich erinnere mich nicht. Seit wann kennst du sie eigentlich? Seit 2, 3 Jahren. Ach, drum... Von Ihren Freunden kennst du wahrscheinlich nur diesen Maler, diesen, na, wie heißt er gleich, diesen Dick, Mitchell. Dick, ja. Ich kenne ihn kaum. Wie ist denn der so? Charmant, geistreich, klug. Er scheint einen sehr guten Einfluss auf Sie zu haben. Wirklich? Überrascht dich das? Für gewöhnlich hat kein Mensch Einfluss auf Valerie. Sie tut doch nur, was sie will. Da hat sie recht. Ach? Die meisten Menschen, die sich um sie kümmern könnten... besitzen noch weniger Einfühlungsvermögen als Sie. Deshalb ist es wohl am besten, wenn sie allein auf sich aufpasst. Es sei denn, ihr Temperament geht mit ihr durch. Valerie schlägt leichter mal über die Stränge. Das tun markante Persönlichkeiten immer. Wenn eine Frau absolut ausgeglichen ist und sich ganz in der Gewalt hat, ist sie höchstwahrscheinlich uninteressanter Durchschnitt. Das ist auch ein Standpunkt. Miss Valerie King ist im Salon. Also, ich gehe. Willst du nicht guten Tag sagen? Nach so vielen Jahren. Ich weiß nicht, ob die mich überhaupt noch erkennen würde. Außerdem bin ich verabredet. Ja, ich bin sowieso schon sehr spät dran. Du, kann ich dort hinaus durchs Büro? Aber gern. Auf Wiedersehen, Charles. Ich sehe dich also morgen. Morgen? Naja, denk an meine Medizin. Ach so, ja, natürlich. Ich bring's dir morgen vorbei. Adieu. Führen Sie Miss King herein. Mr. Warren lässt bitten. Ich finde es einfach reizend von dir, Charles, dass du sofort Zeit für mich hast. Ich bin untröstlich, dass ich dir Ungelegenheiten mache. Und ich wäre untröstlich, wenn ich dir nicht behilflich sein könnte. Charmant wie immer. Bezaubernd wie immer. Ist etwas passiert? Ziemlich viel sogar. Es handelt sich um Dick. Das habe ich geahnt. Wieso? Intuition. Seit einiger Zeit benimmt er sich so komisch. Er ist zerstreut, unaufmerksam. Früher holte er mich jeden Abend nach der Vorstellung ab. Dann kam er zweimal in der Woche nicht, dann dreimal, viermal. Aha. Anfangs habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Seine Gründe klangen ganz glaubwürdig. Aber als er dann praktisch überhaupt nicht mehr kam, da wurde es mir doch zu viel. Zumal auch sein übriges Verhalten sich so verändert hatte. Eines Abends erschien er plötzlich, ab und zu kommt er noch, und gab ganz eigenartige Ansichten von sich, die überhaupt nicht zu ihm passten. Worüber? Über Ehe, Familie, die Pflichten des Einzelnen in der Gemeinschaft, Aufruf zur Selbstbesinnung, Sammlung der inneren Kräfte gegen die Zersplitterung, Einschränkung der persönlichen Bekanntschaften, also kurzum einen Haufen neuer Ansichten oder besser gesagt altmodische Ansichten, die einen, wie soll ich sagen, völlig veränderten Mann erkennen ließen. Sehr bald kamen mir seine Redewendungen irgendwie bekannt vor. Er gebrauchte plötzlich Formulierungen, die ich schon von jemand anderem gehört hatte. Dick stand ganz offensichtlich unter dem Einfluss einer Frau, und zwar einer Frau, die ich kenne. Lange habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen. Heute Morgen wurde es mir plötzlich klar. Es war Ruth. Ruth? Na, meine Schwester. Sie war es, von der ich dieselben Worte schon gehört hatte. Ach, du kennst sie. Sie ist Hausfrau, sehr bürgerlich, schrecklich konventionell. Und darum sehen wir uns auch so selten. Wir haben so gar nichts Gemeinsames. Wo haben Sie sich denn kennengelernt? Bei mir in meiner Wohnung. Mitte März gab ich eine Party anlässlich der 200. Vorstellung meines Stückes. Erinnerst du dich? Sehr gut. Sie war also da. Sie und Dick fanden Gefallen aneinander. Mhm. Und er bat sie um Erlaubnis, sie besuchen zu dürfen. Und gegen alle gute Sitte lehnte sie es nicht ab. Du bist nicht mit Dick verheiratet. Wir standen kurz vor der Heirat. Das habe ich nicht gewusst. Vielleicht wusste Ruth auch nichts davon. Oh, es stand in allen Klatschspalten und in Filmblättern auch. Ja, wenn du vorhattest, ihn zu heiraten, warum hast du so lange gewartet? Was meinst du mit so lange? Du kennst Dick seit fast 5 Jahren. Das kann doch nicht wahr sein. Er hat dein Porträt im Herbst 56 gemalt. Ach, stimmt. Ach, wie die Zeit vergeht. Aber inzwischen habe ich eine Europa-Tournee, eine Südamerika-Tournee hinter mir. Ich habe 2 Stücke am Broadway gespielt und außerdem habe ich 3 Filme in Hollywood gemacht. 4 Filme. Und die Wiederaufnahme von Pygmalion habe ich ganz vergessen. Also hattest du keine Zeit zum Heiraten. Für mich ist die Ehe etwas Ernstes. Ich kann nicht einfach zwischen 2 Vorstellungen heiraten. Ganz recht. Aber zunächst einmal, bist du deiner Sache ganz sicher? Was meinst du damit? Hat Dick deine Schwester besucht? Hast du ihn gefragt? Na ja, heute. Und? Er hat alles zugegeben. So. Und er hat die Absicht, sie zu heiraten? Das hat er mir zu verstehen gegeben. Verzeih mir eine vertrauliche Frage. Bist du überhaupt in Dick verliebt? Damals, als er mich förmlich anbetete, konnte ich es wochenlang ohne ihn aushalten. Seitdem ich erfahren habe, warum er nicht mehr zu mir kommt, vermisse ich ihn entsetzlich. Aber vor allen Dingen kann ich jetzt nicht ertragen, fallen gelassen und hintergangen zu werden wegen meiner eigenen Schwester. Aber sie ist hübsch. Och. Und nicht dumm. Oh nein. Aber sie hat keinen Esprit, keinen Humor. In 29 Jahren habe ich keine einzige amüsante Bemerkung von ihr gehört. Ist sie 29? Nein, 31. Ich bin 29, aber ich glaube nicht, dass sie in den 2 Jahren vor meiner Geburt besonders geistreich war. Kaum. Ja, was in aller Welt hat ihn zu ihr hingezogen, wenn er, sagen wir, mich wegen Marilyn Monroe oder Sophia Loren verlassen hätte? Das könnte ich allenfalls verstehen. Wirklich? Aber wegen meiner Schwester, wegen Ruth, also das verstehe ich nicht. Was will diese Frau? Sie hat doch alles. Ein Heim, ein Familienleben, 3 Kinder. Ist das nicht genug, 3 Kinder? Ich habe gar keins und muss im Hotel leben. Aber sie ist Witwe. George hat ihr ein Einkommen von $80.000 im Jahr hinterlassen. Aber du verdienst das 5-fache. Ich habe nicht immer so viel verdient. Mir ist nichts in den Schoß gefallen, das kannst du mir glauben. Ruth hat nie arbeiten müssen. Sie heiratete mit 20, das war natürlich sicherer. Kurzum, sie ist eine vollkommen glückliche Frau in jeder Beziehung. Sie hat kein Recht, mir den Mann wegzunehmen, den ich mir ausgesucht habe. Und er hat kein Recht, mir eine solche Kränkung zuzufügen. Hast du Dick das auch gesagt? Nein. Ich möchte dich bitten, sprich du mit ihm. Ich? Ja, Charles, du. Dick hat großen Respekt vor dir. Er schätzt deine Intelligenz, deine Stellung, dein Alter. Ach so. Wenn du zu ihm sagen würdest, Valerie hat eine solche Behandlung nicht verdient, das war nicht richtig, so würde er sich das sehr zu Herzen nehmen. Davon bin ich nicht ganz überzeugt. Schließlich bin ich weder mit dir noch mit ihm verwandt. Er wird mir höflich vorschlagen, mich um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Ich möchte lieber etwas anderes tun. Nämlich? Ich möchte mit deiner Schwester sprechen. Du kennst sie nicht viel besser als ihn. Nein, aber ich ziehe es immer vor, mit den Damen zu verhandeln. Aha. Sie sind wesentlich zugänglicher. Außerdem ist sie der schuldigere Teil. Vielleicht. Bestimmt. Jedenfalls glaube ich aus irgendeinem Grunde, dass ich mit deiner Schwester besser verhandeln könnte. Na, vielleicht hast du recht. Ich vertraue dir hier eine unangenehme Aufgabe an, Charles. Wann wirst du Ruth aufsuchen? Wann du willst. Je eher, desto besser. Dick und ich haben uns noch nicht endgültig getrennt. Der Bruch ist leichter zu kitten, wenn das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich rufe sie gleich an. Du bist wirklich ein Engel. Ach, meine Sekretärin hat das Telefon umgestellt, damit uns niemand stört. Ich werde Ruth von der Privatwohnung aus anrufen. Wie war noch Ihre Nummer? Manhattan 46938. Auch verzeih, Charles. Ich mache dir so viel Umstände. Niemals genug. Also entschuldige mich. Ich bitte um Entschuldigung, Charles, aber ich habe meine Tasche vergessen. Verzeihung. Ja, ist das die Möglichkeit? Valerie. Also ich hatte nicht im Traum daran gedacht, dich hier zu treffen. Ich auch nicht. Woher kennst du den Charles? Ich bin sein Hausarzt. Seit wann? Seit ein paar Jahren. Davon hat er mir nie etwas erzählt. Ist ja auch nicht so wichtig. Du, ich freue mich wirklich, dich wiederzusehen, Valerie. Du siehst fabelhaft aus. Danke. Und immer noch kerngesund, hoffentlich. Immer noch. An mir können die Ärzte nichts verdienen. Wer wird auch krank werden, wenn es ihm so gut geht? Der Erfolg begleitet dich auf Schritt und Tritt. Und das Glück auch zweifellos? Natürlich. Freut mich. Und wie geht es dir? Mir? Oh, danke. Arbeit wächst von Tag zu Tag. Das meine ich nicht. Bist du verheiratet? Nein! Warum so energisch? Ich glaube nicht, dass ich für die Ehe geschaffen bin. Man muss pünktlich sein, man muss sich anpassen. Lauter Anforderungen, die nicht zu meinen Lebensgewohnheiten gehören. Und es gibt gar kein Mädchen weit und breit? Gar keins. Bist du sicher? Ganz sicher. Ich habe mich nach allen Seiten umgeschaut. Mein Gott, ist es lange her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Aha. 3, 4 Jahre. Nein, also so lange nicht. Wenn du mich auch nicht gesehen hast, ich habe dich natürlich gesehen. Von Weitem. Ich meine, vom Parkett aus. Gefällt dir mein neues Stück? Ja. Wie bitte? Es gefällt dir nicht? Nicht besonders. Rollen sind ja alle so unerfreulich. Es gibt aber solche Menschen im Leben. Ja, aber man zahlt nicht 4,80, um sie kennenzulernen. Meine Rolle ist entzückend. Also immer durchschnittlich. Und deine Schauspielerei war auch schon besser. Vielen Dank. Ich wollte dich nicht kränken. Das will ich hoffen. Ich habe das nur so gesagt, weil es so ist. Wie freundlich von dir. So verstehst du mich nicht. Ich bewundere dich so sehr, dass du einfach nicht anders kannst und mir Grobheiten sagen musst. Ja, aber ich habe dir doch gerade erklärt, dass... Es hat sich wirklich nichts geändert. Damals, zu unserer Zeit, hast du mich auch unentwegt kritisiert. Meine Kleider waren unmöglich, meine Freunde zu laut, meine Rollen zu blöd. Du übertreibst. Deine Rollen waren damals so klein, dass sie es nicht einmal ermöglichten, blöd zu sein. Ich war kaum 19. Ich konnte nicht gut die Medea spielen. Die könntest du jetzt auch nicht spielen. Was? Ja, du ziehst die seichten Komödien vor. Du gehst den Weg des geringsten Widerstandes. Immer. Es müsste verboten werden, dass du dein Talent so billig verschenkst. So, Fred, ich verbiete dir, so mit mir zu sprechen. Vor 10 Jahren habe ich mir das gefallen lassen, aber heute sieht es anders aus. Entschuldige bitte, ich bin kein Schmeichler, ich bin auch kein Ja-Sager. Aber das sind ja anscheinend die einzigen Leute, die du ertragen kannst. Ich ertrage nur Menschen mit guten Manieren. Und daran liegt es wohl, dass du nicht dazu gehörst. Oh, ich fürchte, ich unterbreche gerade eine lebhafte Unterhaltung. Wie? Nein, aber... Nein, gar nicht. Ich hatte meine Tasche vergessen und da traf ich Miss King. Wie ich sehe, hat sie dich doch wiedererkannt. Wie meinst du? Vorhin schien Fred zu befürchten, dass du ihr nicht mehr wiedererkennen würdest. Das ist ja urkomisch. Also ich muss jetzt gehen. Es tut mir leid, dass ich mich so benommen habe. Das möchte ich dir auch geraten haben. In Charles' Wohnung hätte ich dich nicht so anschreien dürfen. Aber woanders hätte er mich anschreien dürfen, was? Nicht unbedingt. Da wundert er sich, dass ich mich nie mit ihm treffe. Er ist der unmöglichste Mensch, der mir je begegnet ist. Wie kannst du ihn zu deinem Arzt machen? Zu mir ist er immer sehr höflich. Erstaunlich. Hast du was erreicht? Bei Fred? Nein, was kümmert mich Fred? Bei Ruth? Ja, ich habe sie gefragt, ob ich sie besuchen dürfte. Und? Zunächst einmal ein langes Schweigen. Natürlich hat sie erraten, um was es geht. Ich habe keine Andeutung gemacht. Warum solltest du sie sonst anrufen, ausgerechnet heute? Na also? Also, sie zieht es vor, mich hier zu besuchen. Natürlich, denn bei ihr hättest du womöglich Dick getroffen. Und sie weiß recht gut, wie leicht er umzustimmen ist. Ich hab dir ja gesagt, er ist schwach. Jedenfalls wird sie morgen um 2 Uhr hier sein. Ich danke dir, Charles. Warte erst den Erfolg ab. Ich danke dir jedenfalls, dass du es versuchen willst. Bitte ruf mich gleich nach der Unterredung an. Willst du schon gehen? Ich muss ins Theater, um 8 muss ich dort sein, also leb wohl. Und kein Wort von unserem Plan zu Dick. Ja, was los, Harlan? Besuch? Ja, Sir. Ich soll Mrs. Gage anmelden. Führen Sie Mrs. Gage herein. Bitte, Mrs. Gage. Meine liebe Ruth, wie reizend von Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen. Oh, es war mir ein Vergnügen. Wir kennen uns doch schon so lange und ich habe noch nie Ihre Wohnung gesehen. Es ist entzückend. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie sehen bezaubernd aus. Dankeschön. Wie geht es, Valerie? Valerie? Ja, ich nehme an, gut. Haben Sie seit gestern noch einmal mit ihr gesprochen? Woher wissen Sie, dass ich Sie gestern gesehen habe? Na, weil Sie mich offensichtlich auf Ihren Wunsch hin angerufen haben. Und da Valerie nicht gern wartet, haben Sie es 5 Minuten, nachdem sie es Ihnen sagte, getan. Also schön. Ich sehe, es hat keinen Sinn, mit Ihnen versteckt zu spielen. Na, ich finde auch, es ist besser, offen zu sprechen. Und deshalb erwarte ich eigentlich, dass Sie mir jetzt sagen, liebe Ruth, Sie wissen, wie sehr ich Ihre Schwester schätze, Sie werden es mir deshalb nicht verübeln, dass ich mich in Ihre persönlichen Angelegenheiten mische. Valerie hat erfahren, dass Dick sie liebt, sie ist außer sich und hat mich gebeten, sie nach Möglichkeit zur Vernunft zu bringen. Habe ich recht? Es ist ein wahres Vergnügen, sich mit Ihnen zu unterhalten. Allerdings würde mich interessieren zu erfahren, warum Valerie nicht selbst mit mir spricht, wenn sie glaubt, sich beklagen zu müssen. Es war nicht so einfach. Ja, ja, das glaube ich. Wahrscheinlich hat sie sich klar gemacht, dass Sie für eine so schwierige Unterhaltung besser geeignet sind. Ich glaube nicht, dass ich in irgendeiner... Ganz sicher werden Sie mir doch jetzt auch noch sagen, dass ich mich nicht anständig benommen habe. Aber Sie werden es mit wesentlich mehr Takt und Feingefühl sagen als Valerie. Ich habe nichts derartiges vor. Ich ergreife nie Partei, bevor ich nicht beide Seiten gehört habe. Oh, das ist fair von Ihnen. Also, was hat Valerie Ihnen erzählt? Sie hat mir erzählt, dass sie Dick seit fast 3 Jahren kennt und kurz vor der Hochzeit stand. Und das ist mir neu. Ruth, in Valeries Wohnung hat er sie kennengelernt, hat sich mit ihnen getroffen, ohne dass ihre Schwester es wusste. Und jetzt denkt er daran, sie zu heiraten. Ja, das stimmt alles ganz genau. Und die Frage ist nur, wer schuld ist an dieser Entwicklung. Wie meinen Sie das? Wenn Dick sich für mich interessierte, so lag es wohl daran, dass er in Valerie nicht das fand, was seine Ergebenheit und Aufrichtigkeit verdienten. Davon bin ich nicht so ganz überzeugt. Aber Charles, wenn ein Mann sich damit zufrieden gibt, im Leben seiner Frau die kleinste Rolle zu spielen, dann fehlt ihm entweder der Stolz oder die Aufrichtigkeit. Wenn er sich mit einer solchen Nebenrolle zufrieden gibt, dann kann er es doch nur aus Berechnung oder aus Unterwürfigkeit tun. Kein wertvoller Mensch würde sich dazu hergeben. Das trifft aber auf Dick nicht zu. Denn er hatte Valerie gebeten, ihn zu heiraten. Aber sie wären doch nur unglücklich miteinander geworden. Sie hätten sich nach kurzer Zeit scheiden lassen. Ist es da nicht besser, sich vorher zu trennen? Vielleicht. Sie haben also ein völlig reines Gewissen. Ja, aber aus anderen Gründen. Zum Beispiel? Für eine Frau mit 3 Kindern ist es nicht so einfach, wieder zu heiraten. Ein Mann mag bereit sein, die Verantwortung für einen Menschen zu übernehmen, aber für 4? Sehen Sie, Dick ist sehr häuslich. Schon jetzt liebt er meine Kinder. Er würde ihnen bestimmt ein guter Vater sein. Muss ich nicht zuerst an meine Kinder denken und dann erst an meine Schwester? Vielleicht. Valerie ist berühmt und bewundert. Das bin ich alles nicht. Ich bin nur eine gute Hausfrau und Mutter. Mit einem Wort, Valerie hat all das, was Sie nicht haben, aber Sie haben alles, was Valerie fehlt. Na, irgendwas muss ich ja schließlich auch haben, nicht? Und nun ist das Wunder geschehen. Einmal haben meine bescheidenen Vorzüge Valeries glänzende Eigenschaften besiegt. Nun sollte sie auch einmal ein guter Verlierer sein. Sie sind anscheinend Ihrer Sache sehr sicher. Wäre ich sonst gekommen? Ich bewundere Ihre Offenheit. Trotzdem hätte ich noch eine ganze Menge dazu zu sagen. Bitte? Ich habe viel Zeit. Ich bin nicht so beschäftigt. Also, wie Sie es auch drehen und wenden, fest steht, dass Sie Ihrer Schwester den Mann weggenommen haben. Die Leute, die Valerie bewundern, werden es mit der Zeit vergessen. Nur einer wird sich bestimmt daran erinnern. Dick. Lächerlich. Er liebt mich. Und er wird mich erst recht lieben, wenn wir verheiratet sind. Dick ist ein junger Mann. No, er ist 32. Das ist sehr jung, glauben Sie mir. Dick ist ein anständiger Mensch. Sicher, nur ein anständiger Mensch, der in Versuchung gerät, hat zwei Möglichkeiten. Er widersteht der Versuchung oder er findet Ausreden, die ihm erlauben, der Versuchung zu erliegen. Wenn er ihnen nichts vorzuwerfen hat, wird es ihm schwerfallen, diese Ausreden zu finden. Wie aber, wenn er sich erinnern sollte, wie diese Ehe zustande kam? Er wird vielleicht sagen, Ruth hat nicht gezögert, mich einer anderen wegzunehmen, deshalb kann sie sich jetzt nicht beklagen, wenn ich ihr dasselbe antue. Leuchtet Ihnen das nicht ein? Doch. Eine Frau, die einen Mann liebt, sollte ihm niemals eine Waffe in die Hand geben. Früher oder später wird er sie gegen sie gebrauchen. Ja, Sie haben recht, Charles. Ich darf Dick keine Möglichkeit dazu geben. Ja, ich gehe noch weiter. Wenn wir heiraten, muss es praktisch gegen meinen Willen geschehen. Er allein muss die Initiative ergreifen. Das verstehe ich nicht ganz. Das ist furchtbar einfach. Ich werde New York verlassen. Ach, wann? Auf der Stelle. Ich muss nur noch meine Sachen packen. Der Sommer steht vor der Tür, meine beiden Jüngsten gehen noch nicht zur Schule und der Älteste kann ruhig ein paar Tage fehlen. Und wohin wollen Sie fahren? Freunde von mir haben ein großes Haus auf dem Lande. Ich werde Dick nicht wissen lassen, wohin ich fahre. Und ein halbes Jahr lang sollen weder er noch irgendjemand anders wissen, wo ich zu finden bin. Gut. In diesem halben Jahr kehrt er entweder zu Valerie zurück, dann muss ich versuchen, ihn zu vergessen, oder er wartet auf mich und ich heirate einen freien Mann. Ich bewundere Ihren Mut. Ich glaube, es lohnt sich. Ich danke Ihnen, Ruth. Nein, Charles. Ich danke Ihnen. Sie haben ja nicht viel gesagt, aber Sie haben das Wesentliche ausgesprochen. Valerie tat gut daran, sich an Sie zu wenden. Hängen Sie sehr an ihr? Ich an Valerie? Mhm. Sehr. Und Sie möchten, dass Dick bei ihr bleibt? Es scheint doch so. Sie sind sehr offen. So offen wie möglich. Tja, nun liegt alles bei Valerie. Ich bitte Sie nur um eins. Verständigen Sie mich. Worüber? Über das, was geschieht. Wenn Valerie ihn in einigen Wochen zurückerobert hat, dann möchte ich es gern wissen. Das verstehen Sie doch. Ich möchte wissen, dass ich ihn verloren habe und nicht mehr an ihn denken darf. Oh, Verzeihung. Ich bin da anscheinend zu früh gekommen. Aber nein. Mrs. Gage wollte sich gerade verabschieden. Liebe Ruth, ich weiß nicht, ob Sie meinen Freund Dr. Fred Stevens kennen. Ja, aber natürlich. Fred. Ja. Sie sind doch damals immer mit meiner Schwester ausgegangen. Wann war das doch? Vor 10 Jahren. Freue mich, Sie wiederzusehen. Wie geht's Ihnen denn, Ruth? Ach, Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Das heißt, doch, Sie wirken jetzt etwas gesetzter. Damals waren Sie der reinste, feuerspeiende Berg. So? Ich freue mich, Sie wieder zu treffen. Ich auch. Plötzlich steht mir unsere ganze Jugend wieder vor Augen. Die ist ja noch nicht so sehr weit entfernt. Für keinen von euch dreien. No, die Jahre zählen nicht nach ihrer Anzahl, sondern nach ihrem Inhalt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Begleitet. Hier ist das Medikament, um das du mich gestern gebeten hast. Oh, ich danke dir. Das ist das Beste, was zurzeit auf dem Markt ist. Was steht da? Sie leben ihr Leben doppelt. Damit scheinst du auch Valerie zu versorgen. Oh, die braucht das nicht. Die lebt ihr Leben fünffach. Du, ich wusste übrigens gar nicht, dass du so befreundet mit ihr warst. Befreundet ist... Ruth hat mir doch gerade gesagt, dass du immer mit ihr ausgegangen bist. Ruth kann doch gar nichts davon wissen. Ihr Leben, das, wie soll ich sagen, das verlief in ganz anderen Bahnen als Valeries. Übrigens habe ich noch nie zwei Frauen gesehen, die sich äußerlich so ähneln und innerlich so grundverschieden sind. Valerie ist natürlich die brillantere von beiden, aber Ruth hat auch ihre Vorzüge. Möglich. Du, darf ich dich etwas fragen? Vielleicht sogar etwas Indiskretes? Kommt drauf an. So indiskret ist das auch wieder nicht. Ich habe gehört, man hört ja so allerhand, dass zwischen Valerie und diesem Maler, diesem, wie heißt er doch, dieser, na, Dick... Mitchell. Ja, richtig. Du, dass das da nicht mehr so ganz stimmt und dass er sich aus einem völlig unerfindlichen Grund nunmehr für bitte halte dich jetzt fest. Ich werde mich bemühen. Für Ruth interessiert, für dieselbe Ruth, die gerade hier war. Was du nicht sagst. Ja, du musst doch zugeben, dass... Ich geb's zu, aber jetzt möchte ich dich mal was fragen. Ja, bitte? Triffst du dich manchmal mit Ruth? Niemals. Und Valerie hast du auch aus den Augen verloren? Vollständig. Dann erklär mir bitte, warum dich die ganze Geschichte so interessiert. Och, das ist aus purer Neugier. Ah. Aber wenn du es vorziehst, meine Frage nicht zu beantworten, bitte. Okay, und dann mit dem größten Vergnügen. Also, nun? Nun, was du dir da hast einflüstern lassen, stimmt nicht. Nicht? Nein. Es hat den Anschein, als ob Dick und Ruth sich in der letzten Zeit ein bisschen zu häufig getroffen haben. Was du nicht sagst. Aber du? Ich habe das Gefühl, dass sich die Angelegenheit wieder einrenken wird. In welcher Weise? Ruth ist eine anständige Frau. Es fiel mir gar nicht schwer, ihr klarzumachen, dass solche Dinge zwischen Schwestern nicht geschehen dürfen. Ach, so hast du sie hergebeten, um mir ins Gewissen zu reden? War das vielleicht nicht richtig? Ich würde mir nie erlauben, deine Handlungsweise zu kritisieren. Und wenn ich es dir erlaubte? Ja, dann würde ich sagen, dass ich dein Eingreifen nicht ganz verstehe. Ach. Ja, ist es denn falsch, wenn ich versuche, Valerie den Mann zu erhalten, den sie liebt? Woher weißt du, dass sie ihn liebt? Du hast mir gesagt. So, kennst du ihn gut, Mitchell. Mitchell. Ich habe ihn nur mal kurz kennengelernt, aber das hat genügt, um festzustellen, dass er keinesfalls der richtige Mann für Valerie ist. Aber wenn sie nun anderer Meinung ist? Eine Frau weiß doch nie, welcher Mann zu ihr passt. Valerie ist sehr intelligent. Ja, das ist es ja gar nicht. Die hat doch nur Zeit für ihre Arbeit. Sie muss also Fehler über Fehler machen, das ist ja geradezu unvermeidlich. Ja, es ist ein Jammer. Aber wir können das leider nicht ändern. Oh, du, da muss ich dir aber jetzt ganz energisch widersprechen. Schon wieder? Als Freund ist es ja geradezu deine Pflicht, dir zu helfen. Ich staune, wie wenig dir Valeries Glück am Herzen liegt. Aber Fred, beruhige dich doch. Ich habe dich ja noch nie so aufgeregt gesehen. Entschuldige bitte, aber es ist doch ganz natürlich, dass ich mich aufrege, wenn ich sehe, was du für einen Fehler begehen willst. Genauso würde ich mich aufregen, wenn ich mit ansehen müsste, wie du mit deinem ziemlich schwachen Herzen einen Berg ersteigen wolltest. Kann mir nicht helfen, ich bin eben eine impulsive Natur. Das macht ja deinen Charme aus. Komm, sprechen wir wieder von deiner Gesundheit. Ich habe dir hier deine Tabletten mitgebracht. Bitte nimm jeden Morgen 2 davon nach dem Frühstück. Fang gleich morgen damit an. Jawohl, Herr Doktor. In 3 Tagen komme ich dann wieder vorbei, um mich nach deinem Befinden zu erkundigen. Willst du schon gehen? Ja, ich habe noch eine Reihe Besuche zu machen. Jetzt ist es an mir zu sagen, übernimm dich nicht. Oh, also ich kann pro Tag 20 Stunden arbeiten. Wozu eigentlich? Ich habe ja schließlich nur meine Arbeit. Du musst wissen, was du tust. Was willst du damit sagen? Ich meine, in deinem Alter, bei deinem Aussehen, sicher sind alle Frauen verrückt nach dir. Daraus mache ich mir nun leider überhaupt nichts. Wirklich? Frauen, oh nein. Medizinisch kenne ich sie in- und auswendig. Aber gefühlsmäßig erschrecken sie mich zu Tode. Aber sie sind doch so charmant. Nicht immer. Hast du es denn wenigstens versucht? Niemals. Na also, wie willst du dann mitreden? Es lohnt sich nicht. Aber es lohnt sich immer. Das möchte ich bezweifeln. Denk einmal darüber nach. Vielleicht. Charles. Ich habe mich schrecklich beeilt. Ich hätte lieber erst anrufen sollen. Entschuldige, dass ich so unerwartet komme. Du bist immer willkommen. Was ist denn geschehen, Valerie? Ruth ist seit 3 Tagen verschwunden. Das habe ich ihr gleich gesagt. Du hast mir nichts davon gesagt. Na doch, am selben Tag, als mich Ruth besuchte, rief ich dich an und sagte dir, dass sie New York verlassen würde. Aber wer konnte annehmen, dass es in dieser Form tun würde? Wie meinst du das? Ohne eine Aussprache mit Dick, ohne ihn überhaupt noch einmal zu treffen. Das war keine Abreise. Das war eine Flucht. Ist das nicht noch besser? Noch radikaler? Radikaler, das stimmt. Dick hat auch sofort die Konsequenzen gezogen. Inwiefern? Er reiste noch gestern Abend ab, um sie zu treffen. Ah. Aber Ruth hat mir doch fest versprochen, ihr Reiseziel geheim zu halten. Das hat sie auch getan. Aber wie hat Dick sie finden können? Eine Frau mit 3 Kindern kann nicht einfach unbemerkt verschwinden. Dick engagierte sich einen Privatdetektiv und innerhalb von 24 Stunden wusste er, auf welchem Flugplatz sie gelandet war. Und nachdem er die Stadt wusste, fand er auch mit Leichtigkeit die genaue Adresse heraus. Ruth ist in der Nähe von New Mexico, soviel ich weiß. Ich bin überrascht. Wirklich? Aber sicher. Deswegen bin ich nämlich hier. Ich verstehe nicht. Aber Charles, du weißt doch sehr gut, dass eine plötzliche Flucht das beste Mittel ist, die Liebe des anderen neu zu entfachen. Einem Manne nachlaufen heißt ihn langweilen. Einem Manne entfliehen heißt ihn fesseln. Ruths Verschwinden war eine katastrophale Idee. Sie war nicht von mir, ich gebe dir mein Wort. Sie stammte von Ruth, das bezweifle ich nicht. Aber du hättest sie davon abbringen sollen, als sie dir davon erzählte. Ich hätte nie geglaubt, dass Dick so schnell handeln würde. Bist du sehr betroffen? Ja. Nein. Ich bin etwas verletzt. Du wirst bestimmt darüber hinwegkommen. Vielleicht. Die Frage, die ich mir seit gestern Abend vorlege, heißt nicht, warum hat Dick mir das angetan, sondern vielmehr, warum hat Charles mir das angetan? Ich? 1000 Kleinigkeiten fielen mir wieder ein und plötzlich sah ich alles ganz klar. Erklär mir das bitte. Noch früher hast du mich oft gebeten, mit dir auszugehen. Du hast mich von der Vorstellung abgeholt, wir gingen zusammen essen. Eines Abends, ich erinnere mich ganz genau, hast du mich über mein Privatleben ausgefragt. Du wolltest wissen, warum ich allein lebe. Vielleicht. Dann lernte ich Dick kennen und allmählich, ganz allmählich, denn plötzliche Entschlüsse sind nicht deine Sache, hast du mich nicht mehr aufgefordert, alleine mit dir auszugehen? Ein selbstverständliches Taktgefühl hat mich veranlasst. War es wirklich nur Taktgefühl? Wie meinst du das? Nun, ich meine, du hattest mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Es war scheinbar deine einzige Aufgabe, für mich da zu sein, immer und überall. Warum? Weil ich dein Freund bin. Und weil du so bist, wie du bist. Charmant, geistreich. Attraktiv? Immer nur Komplimente. Ich meine, was ich sage. Weißt du, Charles, Komplimente sind oft nur Liebeserklärungen, denen der Mut fehlt. Der Mut? Nun, Charles, warum willst du es nicht zugeben? Du bist in mich verliebt. Alles spricht dafür. Ganz besonders dein Verhalten gegen Ruth. Wenn du mich nicht liebst, ist deine Handlungsweise ganz unerklärlich. Ja, sogar zu verurteilen. Wenn du mich aber liebst, ist sie vollkommen gerechtfertigt. Habe ich nicht recht? Was soll ich dir darauf antworten, Valerie? Wenn meine Gefühle für dich wirklich so wären, wie du jetzt glaubst, warum habe ich sie dir nie eingestanden? Ich dachte, der Grund für dein Schweigen sei Dick Mitchell. Nein, ich habe nie geglaubt, dass deine Gefühle für ihn sehr stark waren. Was ist denn dann der Grund? Doch nicht etwa, dass du 25 Jahre älter bist als ich. 27. Ach, das war es also. Der Altersunterschied. Und wenn ich dir nun sage, dass ich gerade deswegen heute zu dir gekommen bin? Gerade deswegen? Nun, ich bin 29, beinahe 30, noch unverheiratet, obwohl man mir schon viele Anträge gemacht hat. Das bezweifle ich nicht. Und wenn ich mir meine Verehre ins Gedächtnis zurückrufe, so muss ich sagen, es war eine recht abwechslungsreiche Gesellschaft. Der eine war sehr charmant, der andere sah fabelhaft aus, der dritte war mehrfacher Millionär und der vierte außerordentlich intelligent. Aber was hat mich jedes Mal von einer Heirat abgehalten? Nun, Charles, kannst du dir das denken? Nur die Gewissheit, dass ich mich einem Manne meines Alters nicht genügend widmen könnte. Ich bin viel zu beschäftigt. Junge Menschen stellen Forderungen. Das ist auch der Grund, weswegen Dick sich von mir abgewandt hat. Das hat Ruth auch gesagt. Sie hat recht. Ich kann ohne Geduld, Nachsicht und Verständnis nicht auskommen. Du, Charles, du besitzt alle diese Eigenschaften in hohem Maß. Du bist der, den ich brauche. Und der Einzige, den ich glücklich machen kann, das weiß ich. Valerie, Liebes. Charles, willst du mich heiraten? Valerie, Bist du dir darüber klar? Ich bin mir darüber klar, dass es ungewöhnlich ist, höchst ungewöhnlich. Eine Frau sollte einem Mann keinen Antrag machen, aber ich habe mich immer über die Konventionen hinweggesetzt. Außerdem weiß ich, dass du meinen Antrag nicht ablehnen würdest, weil du mich nicht liebst, sondern weil du zu wenig Selbstvertrauen hast, weil du dir deine Grenzen zu sehr bewusst bist. Wie deine Antwort auch lauten mag, ja oder nein, sie kann nur schmeichelhaft für mich sein. Warum sagst du nichts? Habe ich nicht recht? Natürlich hast du recht, Liebes. Ich brauche einen Mann, der mich verstehen kann und der seine Aufgabe in der Welt so sieht, wie ich die meine. Du sollst ihn bekommen. Oh, du verstehst mich, Charles. Ja, Valerie. Endlich gibst du es zu. Vollkommen. Weißt du, was ich jetzt tun werde? Ich gehe zu Direktor Borkow und sage ihm, dass er mein Stück am 31. absetzen soll. Dein Stück absetzen? Aber du spielst doch vor ausverkauften Häusern. Ah, er soll es nur für 3 Monate absetzen. Am 1. September werden wir wieder eröffnen. Und weißt du, warum ich 3 Monate Urlaub brauche? Warum? Weil ich eine lange, lange, lange Hochzeitsreise mit dir machen möchte. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich 3 Monate Urlaub habe. Aber es ist das erste Mal, dass ich es wirklich wünsche. Stell dir vor, 3 Monate, 13 Wochen, 91 Tage. Am Morgen nach meiner letzten Vorstellung werden wir heiraten. Oh nein, das geht nicht, das ist ein Sonntag. Am nächsten Tag, Montag, den 2. Juni. Und noch am selben Abend fahren wir ab. Ich sehe unsere Reise genau vor mir. Erzähl mir von unserer Reise. Also, zuerst fliegen wir natürlich nach Miami. Im Juni ist es aber dort unerträglich heiß. Umso besser, dann wird uns niemand stören. Gleich darauf fliegen wir nach Havanna. Sprichst du Spanisch? Kein Wort. Ich auch nicht, wie schön. Brauchen wir uns mit niemandem zu unterhalten. Wie wäre es mit Jamaika? Müssen wir das unbedingt sehen? Nicht unbedingt. Sehr gut, dann reisen wir gleich weiter nach Brasilien. Och, Charles. Die Bucht von Rio. Der Zuckerhut. Zuckerhut. Dann Buenos Aires. Ja, natürlich. Du, da fällt mir ein, ich habe ein Angebot von einem Kabarett dort. Sie haben mir $10.000 pro Woche geboten. Ich könnte eventuell die eine Woche dort auftreten. Und natürlich nur mit einer Vorstellung pro Tag. Ich möchte dich nicht den ganzen Abend allein lassen. Wie lieb von dir. Wir werden es uns überlegen. Dann fliegen wir nach Santiago de Chile, nach Lima in Peru, La Paz in Bolivien, dann 2 Tage in Mexiko. Ist das alles? Nein, wir haben doch schon nach Honolulu gebucht. Ach ja, richtig, Honolulu. Oh, es wird doch höchste Zeit, dass wir Hawaii-Lieder hören. Und wo sind wir in der folgenden Woche? Ich weiß es nicht. Aber ich, in Tokio. Das ist eine Idee. Japan, Kirschblütenfest, Bunte Lampions. Wir dürfen Japan keinesfalls auslassen. Außerdem möchte ich das amerikanische Hauptquartier aufsuchen. Wieso? Ein Stabsoffizier, der dort stationiert ist, hat mir das Manuskript eines Theaterstückes geschickt. Wirklich? Ein gewisser Oberst Barlow, wenn ich mich recht entsinne. Das Stück verlangt noch einige Änderungen, aber die Idee ist ausgezeichnet. Also ich sehe ein, Tokio muss einfach sein. Und wohin geht's dann? Na dann? Dann müssen wir langsam nach Hause. Mhm. Über San Francisco. Oder Los Angeles? Die Fox plant einen Film über die Duse. Ich könnte darüber mit dem Produktionsleiter sprechen. Dann fahren wir noch eine Woche nach Kanada, an die Seen. Ach du, das wird herrlich sein. Ja, herrlich, herrlich. Aber die Heimkehr wird traurig sein. Aber mein Theater wird am 1. September wieder eröffnet. Ja, das ist wahr. Ach, überleg dir mal, was wir inzwischen für eine Publicity hatten. Alle Details unserer Reise standen in den Zeitungen. Das Publikum kommt in Scharen. Du feierst neue Triumphe. Und jetzt weiß ich auch, warum ich so viel arbeite. Es ist für dich, Charles. Mein Mann soll stolz auf mich sein. Endlich haben alle meine Anstrengungen einen Sinn. Oh, Valerie, mein Liebes, was für eine Zukunft für mich. Gefällt dir meine kleine Reise? Sie ist wunderbar. Aber ich bin selbst viel gereist, weißt du. Und während du mir von deiner Reise erzähltest, hatte ich plötzlich eine andere Idee. Eine andere Route? Nur eine unbedeutende Änderung. Oh, bitte sag sie mir. Schnell. Also, ich werde es dir besser aufschreiben. Hier, auf diesen Notizzettel. Warum? Weil ich zuerst sicher sein möchte, ob es sich machen lässt. Ich könnte es mir denken, aber ich weiß es noch nicht genau. So. Den Zettel stecke ich in diesen Briefumschlag. Wie geheimnisvoll. Und lege den verschlossenen Briefumschlag in diese Schreibtischschublade. Wirst du ihn wiedererkennen? Ganz sicher. Warte, ich mache noch ein Kreuzchen drauf. Wenn du den Brief dann öffnest, wirst du bestimmt meiner Meinung sein. Ich bin selten anderer Meinung als du. Das ist wahr. Ich bin so glücklich, Charles. Ich bin überwältigt, meine liebe Valerie. Was hast du denn heute vor? Ich wollte eigentlich arbeiten, aber ich werde Shirley sagen, dass sie gehen kann. Nein, ich habe heute eine Besprechung mit meinen Fernsehautoren. Ich muss mit ihnen das Manuskript durchgehen. Meine letzte Sendung vor unserer Reise. Aber heute Abend habe ich Zeit. Wollen wir zusammen essen? Sehr gerne. Wo? Wo du willst. Warum nicht hier? Wirklich? Ja, wenn du es möchtest. Wir sind nirgends so ungestört. Sehr gut. Hier vor dem Kamin? Ja. Um 7 Uhr wäre dir das recht? Wie du willst. Für mich ist jede Stunde, die ich mit dir zusammen verbringen kann, die schönste des Tages. Denkst du bis heute Abend an mich? Ich denke nur an dich. Ich hab's gewusst. Keinen Kuss? Heute Abend, wenn wir allein sind. Ich hoffe sehr, dass wir allein sind. Leb wohl, Charles. Um 7 Uhr also. Leb wohl. Leb wohl. Shirley? Ja, bitte? Ist heute nicht Marys freier Tag? Nein, Mary ist hier. Gut. Ich möchte, dass Sie ein sehr gutes Abendessen... Ja, aber... Was gibt's denn? Ich wollte Ihnen gerade sagen, dass Dr. Stevens gekommen ist. Fred? Wo ist er? Wartet ihr schon lange? Ungefähr 10 Minuten. Harlan sagte, Miss King sei bei Ihnen. Deshalb hat er in meinem Büro gewartet. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Er ist in glänzender Stimmung und das kleidet ihn so gut. Wenn er lacht, sieht er noch besser aus. Aber eigentlich wollte er mich besuchen, nicht wahr? Ja. Dann führen Sie doch bitte herein. Bitte sehr. Herr Dr. Stevens? Du verzeih bitte, dass ich dich hier am Heiligen Sonntag überfalle, aber ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Na, bei meinem letzten Besuch, da habe ich dir ein paar ganz unberechtigte Vorwürfe gemacht. Ich erinnere mich gar nicht. Ja, doch. Ich habe gesagt, dass du kein Recht hättest, dich in die Angelegenheiten zwischen Valerie und Ruth einzumischen, um Valerie und diesen Maler aufs Neue zusammenzubringen. Ach, ja. Also jetzt nach dem neuesten Stand der Dinge durchschaue ich deine Absichten. Es ist ja manchmal schwer, euch Diplomaten zu verstehen. Ihr gelangt auf so verschlungenen Wegen zum Ziel. Aber Valerie ist diesen Kerl ja nun Gott sei Dank los. Du hast also genau das Richtige getan. Das versuche ich immer zu tun. Ja, und sag, wie hat sie es aufgenommen? Valerie? Ja, war sie zu Tode betrübt? Wie war ihre Reaktion? Besser, als ich befürchtet hatte. Wirklich? Viel besser. Du glaubst also im Ernst, dass sie nicht sehr unglücklich ist? Ich weiß es ganz bestimmt. Woher willst du das so genau wissen? Weil sie schon Pläne für die Zukunft gemacht hat. Was du nicht sagst? Sie will heiraten. Wann? Ungefähr in 2 Wochen. Wen? Die Mitteilung ist noch nicht offiziell. Ich fühle mich daher nicht in der Lage, sie bekannt zu geben. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall wird der Neue genauso schlecht zu ihr passen wie alle anderen. Sie ist anderer Ansicht. Kennst du ihn? Schon lange. Und ist er in Ordnung? Er ist gar nicht so schlecht. Glaubst du allen Ernstes, dass er ihrer würdig ist? Das zu beantworten ist gerade für mich sehr schwer. Warum so diskret? Das wirst du eines Tages verstehen. Kenne ich ihn? Sehr gut. Sag, haben wir beide schon mal über ihn gesprochen? Häufig. Habe ich gut über ihn gesprochen? Du bist viel zu höflich, um schlecht von ihm zu sprechen. Also du spannst mich wirklich auf die Folter. Das tut mir leid. Also wenn dieser Kerl nun endlich einmal der Richtige ist, können wir ihr nur gratulieren. Und ihm auch. Vielen Dank, Fred. Wieso? Wieso vielen Dank? Weil ich diese Wahl bereits gebilligt habe. Ich freue mich eben, dass wir uns einig sind. Darum sagte ich vielen Dank. Freue mich auch. Hat sie gewirkt? Wer? Meine Medizin. Hast du doch hoffentlich genommen. 2 Tabletten jeden Morgen. Sag, und wie fühlst du dich so? Ausgezeichnet. Kein Herzklopfen, kein Schwindelgefühl. Nichts dergleichen. Gut, also dann bleiben wir dabei. Also auf Wiedersehen, Charles, und bitte gib schön Acht auf dich. Du sagst, du willst mir wirklich nicht sagen, wer es ist? Ich darf nicht. Ach, es interessiert mich auch nicht. Abend, Miss King. Öffnen Sie heute die Tür, Shirley. Harlan ist nicht da. Er wurde zu seiner Mutter gerufen. Ach, er hat noch eine Mutter? Ja. Bitte legen Sie ab und nehmen Sie Platz, Miss King. Mr. Worm bedauert außerordentlich. Er hat um 5:30 eine Verabredung mit dem französischen Botschafter, der sich nur kurz in New York aufhält. Leider dauert die Unterredung länger, als er annahm. Aber er wird jeden Moment wieder hier sein. Och, das macht nichts. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Einen Drink? Vielen Dank, nein. Oder möchten Sie Musik hören? Auch nicht. Danke. Oh, das ist Charles. Nein, Mr. Vaughan würde nicht läuten. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Aber gewiss. Oh, Mr. Stevens. Ihr Patient ist nicht da. Was, ist nicht hier? Ja, der hat mich doch gebeten zu kommen. Das ist aber merkwürdig. Ich glaube, Sie kennen Miss King. Ja. Guten Abend, Will. Guten Abend, Fred. Was ist geschehen? Charles hat dich rufen lassen? Ja, ich war eingeladen. Meine Sprechstundenhilfe hat den Anruf angenommen. Wann war das ungefähr? Es war vor einer Stunde. Und was sagte er? Er müsste mich sofort sehen. Ging es ihm nicht gut? Das nehme ich an. Er hat nichts davon bestellen lassen. Warum hätte er dich sonst so schnell hierher gebeten? Ich weiß auch nicht. Wir werden es ja erfahren, wenn er kommt. Er muss jeden Moment hier sein. Darf ich Charles in deiner Gesellschaft erwarten, Valerie? Wenn du willst. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zurückziehe? Ich habe noch Arbeiten zu erledigen. Aber ganz und gar nicht. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Shirley. Vielen Dank, Miss King. Darf ich dir einen Drink anbieten? Dasselbe wollte ich dich fragen. Darf ich es für dich tun? Hier ist Whisky, Gin, Wermut. Ich möchte einen Wermut. Wermut. Wolltest du hier mit Charles zu Abend essen? Ja. Bitte. Wir haben so viel zu besprechen, danke. Er ist mein bester Freund, weißt du? Ja. Ich weiß. Was weißt du? Dass du heiraten willst. Hat Charles dir das erzählt? Natürlich. Wer denn sonst? Ach, du hast ihn heute schon gesehen? Mhm. Heute Vormittag. Du warst gerade gegangen. Und hat er dir auch gesagt, wen? Nein, er wollte nicht, um keinen Preis. Seine Diskretion hat dich verwundert, nicht wahr? Ja. Nein. Für mich ist das vollkommen uninteressant. Entschuldige bitte, aber das glaube ich nicht so ganz. Ich meine, ich gratuliere dir in jedem Fall. Danke. Bin ehrlich froh, Valerie, dass du dich endlich entschieden hast. Was meinst du mit endlich? Deine Hochzeit wurde ja schon so oft angekündigt, aber niemals mit demselben Mann. Wurde ja langsam peinlich. Was man in der Zeitung liest, muss nicht immer unbedingt stimmen. Und was treibst du so? Immer dasselbe? Ja, das heißt, nein, ich fahre nächstens nach Rom. Kennst du Italien? Zu wenig. Italien kennt man immer zu wenig. Und außerdem sprichst du so gut Italienisch. Woher weißt du das? Erinnerst du dich nicht mehr, wie wir damals das Stück von Pirandello spielten? Ach, wie hieß es doch gleich? Tu Ridi. So wie du mich wünschst. Ja, stimmt. Du warst so empört über die schlechte Übersetzung. Du hast sie dauernd mit dem Originaltext verglichen. Wie du mich wünschst. Ja, das hast du gut gespielt. Danke. In Atlantic City haben wir doch mit der Tournee begonnen. Ja. Du, aber wenn ich an deine Kollegen denke, das war ein Ensemble. War es wirklich so schlecht? Alle waren furchtbar. Mit Ausnahme der Mutter. Die war grauenhaft. Ja, die muss den alten Barrymore noch als Kinderdarsteller gekannt haben. Ach, das war doch eine schöne Zeit. Damals machte ich gerade mein Physikum. Ja, ich erinnere mich. Du musstest jeden Morgen um 8 Uhr in New York sein. Aber jeden Abend um 7 Uhr war ich wieder in Atlantic City. Ja, das ist eigentlich wahr. Aber als wir einen Monat später in Boston gastierten, bist du nicht ein einziges Mal gekommen. Und da hatte ich auch gar keinen Grund dazu. Inzwischen warst du ja mit deinem Direktor zusammen. Unzertrennlich. Wie hieß der gleich, dieser Henry Miller? Nein, du, ja. Der hieß nicht Henry. Warte mal, Walter? Nein, Robert. Er war sehr intelligent. Er war dämlich. Wolltest du den nicht auch heiraten? Oh Gott, ich kann mich nicht daran erinnern. Natürlich. Aber ich glaube kaum. Aber sicher bist du nicht. Ich war so jung. Ich war mir nicht darüber klar. Aber heute bist du nicht mehr so jung. Vielen Dank. Entschuldige, ich wollte dir nichts Unangenehmes sagen, aber es steht doch ganz einwandfrei fest, dass du heute 10 Jahre älter bist. Schon gut, schon gut. Na und? Heute müsstest du dir klar machen, dass... Wer sagt dir denn, dass ich es nicht getan habe? Also das ist beschlossene Sache. Was? Die Heirat. Die jetzige. Ich meine, die nächste. Ich meine, die, von der mir Charles erzählt hat. Ach, die meinst du? Ja, natürlich ist alles beschlossen. Entschuldige bitte, aber das kann ich einfach nicht glauben. Und warum nicht, bitte? Sag, was soll diese ganze Geheimnistuerei? Wenn eine Frau heiratet, pflegt sie den Namen ihres zukünftigen Ehemannes bekannt zu geben. Wenn du ihn verheimlichst, bist du wahrscheinlich nicht sehr stolz auf ihn. Das bin ich aber. Na, warum sagst du ihn dann nicht? Aber ich sag's dir, ja, es ist Charles. Charles? Was für ein Charles? Ach, du meinst Charles. Ja, Charles. Ich werd verrückt. Nun, ist er nicht ein fabelhafter Mann? Oh, ja, aber das ist doch einfach nicht der richtige Mann für dich. Charles ist ein so kultivierter Mann, so feinfühlig, aus einer anderen Sphäre. Eben. Noch ein Drink? Ja, bitte. Ja, bitte. Mr. Warren hat eben noch mal angerufen. Er weiß gar nicht, wie er sich bei Ihnen entschuldigen soll. Was ist denn los? Er wird immer noch beim Botschafter aufgehalten. So lange? Sie haben ein Transatlantikgespräch nach Paris angemeldet. Und Mr. Warren kann nicht fortgehen, bevor es nicht kommt. Es hat sich eine überaus wichtige Sache ergeben. Er hat ja gesagt, wann er ungefähr... Nein. Also das kann er wirklich nicht. Na, du weißt doch, so ein Transatlantikgespräch... Er wird bestimmt so schnell wie irgend möglich herkommen. Daran zweifle ich nicht. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich jetzt gehe, Miss King? Ich muss nämlich noch eine Besorgung von Mr. Warren machen. Es ist ziemlich weit und ich soll noch vor 8:30 dort sein. Na, gehen Sie nur, Shirley. Wir sehen uns ja morgen. Ja, natürlich. Gute Nacht, Miss King. Gute Nacht, Herr Doktor. Gute Nacht. Wie spät ist es eigentlich? 7:55. Langsam werde ich hungrig. Ich auch. Sag, was hältst du davon, wenn wir inzwischen schon mal anfangen? Aber du bist doch gar nicht eingeladen. Nein, aber ich kann dich ja schlecht allein essen lassen, oder? Und hier ist etwas Kaviar. Oh ja. Gib mir ein bisschen. Bitte? Danke. Ich könnte auch etwas davon vertragen. Im Übrigen ist ja Kaviar gar nicht gut für Charles. Er hätte ihn sowieso nicht essen dürfen. Es ist aber doch sehr merkwürdig. Was? Na, diese Verspätung. Ja, was auch der Grund sein mag, es ist nicht sehr nett mir gegenüber. Besonders heute Abend. Warum? Warum besonders heute Abend? Na, schließlich haben wir uns heute früh verlobt. Ach, ja, richtig. Also offen gestanden, das hätte ich von Charles nicht erwartet. Es passt so gar nicht zu ihm. Er ist doch sonst so rücksichtsvoll, so ganz anders als alle anderen. Ah, das geht wohl auf mich. Auch. Denn du bist alles andere als nett und rücksichtsvoll. Ich nehme an, man hat es dir schon öfter gesagt. Ja, du hast es mir schon öfter gesagt. Sonst niemand? Nein, niemand. Denn zu allen anderen Menschen bin ich ausgesprochen liebenswürdig. Ich danke für die Sonderbehandlung. Warum soll ich zu dir anders sein? Kenn ich seit 10 Jahren, du hast mir nur Enttäuschungen bereitet. Ich? Um Himmels Willen, wie denn? Ja, glaubst du, das ist angenehm, mit 33 Jahren allein dazusitzen, ohne Heim und Familie? Ist das denn meine Schuld? Ja, natürlich. Als du vor 10 Jahren mit diesem Kerl, mit diesem Henry Miller loszogst, habe ich mich natürlich zurückgezogen, bin ja schließlich taktvoll. Ne? Jawohl, mein Freund, ich bin taktvoll. Verkroch mich wieder in der Provinz. War natürlich sterbenslangweilig. 2 Monate später erfahre ich, dass du aufgehört hast, dich mit diesem blödsinnigen Direktor abzugeben. Ich lasse alles stehen und liegen. Als ich in New York aus der Maschine stieg, spieltest du gerade, es ist wieder Frühling. Warst ein Broadway-Star geworden. Darum musstest du ja natürlich jede freie Stunde mit dem Autor zusammen sein. 18 Monate später warst du ein Rechtsanwalt. Dann kam dieser Maler, dieser Dick. Oh, oh Gott. Mit, ja. So ging das 10 Jahre lang. 10 lange Jahre habe ich versucht, dich zu vergessen. Hoffnungslos. Es gibt keine Frau wie dich. Jedenfalls habe ich keine getroffen. Glaub ja nicht, dass ich mich nicht umgeschaut hätte. Hab mich umgeschaut, ganze Zeit, aber ohne Erfolg. Natürlich habe ich mich nie getraut zu heiraten. Bei meinem Pech wärst du bestimmt dann endgültig frei geworden, wenn es für mich endgültig zu spät gewesen wäre. Da fragst du mich, warum ich mich dir gegenüber so schlecht benehme. Das alles würde ja bedeuten, dass du... Natürlich liebe ich dich und ich habe nie eine andere geliebt. Du liebst mich. Überrascht es dich? Großer Gott, bist du schwer vom Begriff. Und dieses Mal werde ich nicht gehen. Wie bitte? Gestern, als ich hörte, dass du Schluss gemacht hast mit diesem Maler, mit diesem... Gott, jetzt habe ich ja schon wieder den Namen vergessen. Wie heißt der denn? Mitchell. Mitchell. Da habe ich einen heiligen Eid geschworen. Diesmal gibt es nur 2 Möglichkeiten. Entweder sehe ich Valerie nie wieder oder sie wird meine Frau. Oh. Ja, heute Vormittag erzählte mir Charles, dass du bereits wieder verlobt seist. Gut, habe ich daraufhin zu mir gesagt, die Würfel sind gefallen, es ist alles vorbei. Ich bereitete sofort meine Abreise nach Europa vor. Und heute Abend hat mich das Schicksal noch einmal zu dir geführt. Ich habe dich wiedergesehen. Folglich musst du meine Frau werden. Ja, so habe ich das geschworen, wörtlich. Ein Versprechen, das man sich selbst gibt, ist endgültig. Valerie, ich werde dich heiraten. Bist du verrückt? Ich liebe dich doch überhaupt nicht. Woher weißt du das? Ich bin ganz sicher. Aber ich bin nicht so sicher. Also ich muss schon sagen... Also komm, wir wollen versuchen, Klarheit zu schaffen. In aller Ruhe. Setz dich. Setz dich! Ja. Also, warum nicht gleich? Denk doch einmal an dich. Nicht immer an deinen nächsten Film oder an dein nächstes Stück. Dein Privatleben ist ja schließlich auch nicht ganz unwichtig, Donnerwetter nochmal. Ja, also... Ja, ich weiß, das ist für dich ein neuer Gesichtspunkt. Aber es geht jetzt einzig und allein nur darum, ob du meinen Antrag annehmen willst. Kennst mich doch schon so lange. Ich weiß, ich habe große Fehler, ich bin ein bisschen hemdsärmelig, mein Benehmen ist auch nicht immer ganz korrekt, aber ich habe doch auch meine guten Seiten. Nein. Doch, die habe ich. Ich habe es in meinem Beruf zu etwas gebracht, meine Patienten mögen mich. Also ich verstehe wirklich nicht, warum du mich nicht mögen solltest. Ja, ich weiß, ich sollte dir das alles nicht sagen. Ich sollte abwarten, bis du das allein entdeckt hast. Aber scheinbar bist du dazu nicht fähig. Und einmal muss ich es dir ja sagen, sonst würde es noch weitere 10 Jahre lang so mit uns zugehen. Habe ich nicht recht? Warum sagst du denn nichts? Weil du ja die ganze Zeit redest. Entschuldige. Daran bist du natürlich nicht gewöhnt. Nein. Meistens führe ich die Unterhaltung. Ich treffe die Entscheidungen. Und alle halten den Mund. Aber jede Frau braucht einen Mann, der ja auch mal widerspricht. Manchmal. Nicht so oft, manchmal. Gut. Ach, das meine ich ja gar nicht. Im Gegenteil. Etwas ganz Merkwürdiges, Unerwartetes geht in mir vor. Was denn? Ja, heute Abend stört es mich gar nicht, neben dir zu sitzen und zuzuhören. Jemandem zuzuhören, der einen eigenen Willen hat. Ich bin immer meinen eigenen Kurs gesteuert, ohne auf andere zu hören. Jetzt überlege ich mir gerade, ob das wirklich immer mein Wunsch war. Oder ob sich einfach keine andere Stimme meldete. Außerdem hast du eine sehr angenehme Stimme. Männlich. Energisch. Ist es dir endlich mal aufgefallen? Oh nein. Schon früh, aber... Aber bis heute Abend sagte sie nie, was sie sollte. Mir fällt gerade etwas ein. Eine Geschichte. Ja, erzähl sie mir bitte. Es war vor meinem Gastspiel in Atlantic City. Wir kannten uns ungefähr 2 Monate, waren Tag aus Tag ein beisammen. Und du hattest mir immer noch nicht gesagt, dass du mich liebst. Ich war schon ganz kribbelig. Warum sagtest du damals nichts? Ich glaube nicht, dass man es überhaupt sagen muss. Aber man sagt einem Mädchen doch nicht, ich liebe dich, um sie sachlich davon zu unterrichten, sondern um sie glücklich zu machen. Da hast du recht. Und wenn ich es jetzt sage? Was? Dass ich dich liebe. Dass ich nie aufgehört habe, dich zu lieben. Macht es dich dann ein wenig glücklich? Ich glaube, ja. Ich will es immer wieder sagen. Mein ganzes Leben lang. Ich liebe dich. Fred. Sag mir, dass du auch mich ein bisschen magst. Ja. Ein bisschen sehr? Sehr. Du warst ja meine erste Liebe. Valerie, ist das denn wirklich wahr? Und du liebst mich noch immer? Es scheint so. Nach 10 Jahren, ist kaum zu glauben. Haben wir es vielleicht nicht verdient? Doch. Doch, ich glaube schon. Und wie spät ist es eigentlich? 8:30 vorbei. Bist du nicht hungrig? Jetzt nicht mehr. Lass uns gehen. Meinst du wirklich? Warum nicht? Sollen wir einfach aus dem Hause gehen, obwohl kein Mensch hier ist? Wir haben keine Schuld daran, dass niemand hier ist. Das ist wahr. Wir haben keine Schuld. Wir haben überhaupt keine Schuld. Nein. Wir werden die Tür sorgfältig schließen, wenn wir hinausgehen. Ja. Wir könnten durch den Park gehen. Magst du? Es ist so ein schöner Abend heute. Ja, Fred. Ein sehr schöner Abend. Was gibt's, Charlie? Der Brief vom Generalstaatsanwalt ist gekommen. Jetzt eben? In dieser Minute. Wie spät ist es denn? 10 Minuten nach 12. Schon? Ja. Sie hat sich verspätet. Wer hat sich verspätet? Miss King. Sie wollte um 11:30 hier sein. Wann hat sie angerufen? Gegen 9:30. Sie war sehr besorgt. Ach. Ja, wegen ihrer Abwesenheit gestern Abend. Das tut mir leid. Sie hat ziemlich lange gewartet. Das war nett von ihr. Sie ist überhaupt sehr nett. Sie ist eine wunderbare Frau. Außerdem hatte sie ja Gesellschaft. Haben Sie ihr Gesellschaft geleistet? Nein, Dr. Stevens war hier. Fred? Er sagte, Sie hätten ihn hergebeten. Ja, natürlich. Das hatte ich ja ganz vergessen. Dann musste er also auch auf mich warten. Es ist wirklich unverzeihlich. Zwei Menschen so zu enttäuschen, das kommt selten bei mir vor. Das stimmt. Jedenfalls habe ich kein allzu schlechtes Gewissen. Sie werden sich ganz gut unterhalten haben. Ja, wahrscheinlich. Es ist wirklich schade, dass Sie so lange zu tun hatten. Ausgerechnet gestern Abend. Das kleine Souper war mit so viel Liebe hergerichtet. Man kann nicht immer tun, was man möchte. Ja, ich weiß das. Übrigens, das hätte ich beinahe vergessen. Der Botschafter hat angerufen. Welcher Botschafter? Der französische Botschafter. Er sagte, er würde sich glücklich schätzen, Sie bald einmal wiederzusehen, da er Sie so lange nicht mehr gesprochen hat. Ist das alles? Ja. Es ist gut, Charlie. Miss King ist da. Ich lasse bitten. Legen Sie das bitte zu den Akten, Charlie. Und vielen Dank. Hallo, Charlie. Valerie, hast du mir verziehen? Natürlich. Es ist kaum wieder gut zu machen. Aber ich bitte dich. Unser erstes gemeinsames Souper. Oh nein. Ich meine, unser Verlobungssouper. Ich hab's versäumt. Ich habe dich warten lassen, den ganzen Abend allein. Aber nein, ich... Nein? Ach ja, richtig. Shirley hat mir gerade erzählt, dass Fred gestern Abend für einen Moment da war. Aber du warst schließlich nicht gekommen, um ihn zu treffen, nicht wahr? Nein, das... Ach, ich komme mir so schuldbeladen vor. Ich wage kaum, dir ins Gesicht zu sehen. Und das wäre ein Fehler, denn du siehst bezaubernder aus als je zuvor. Haben sich die Dinge wenigstens zu deiner Zufriedenheit entwickelt? Wie meinst du das? Ich meine das Transatlantikgespräch mit Paris. Ah ja, das war außerordentlich zufriedenstellend. Es lag mir sehr viel daran, die Angelegenheit gestern Abend telefonisch zu regeln, denn das erspart mir eine Reise nach Paris. Wirklich? Ja, sie bestanden auf einer persönlichen Besprechung, aber in einer halben Stunde konnten wir telefonisch alles klären. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Wie hätte ich New York jetzt verlassen können, wo ich so glücklich bin? So. Bist du glücklich? Ja. Du, weißt du, was ich heute Vormittag getan habe, während ich auf dich wartete? Nein. Ich habe meine ganzen Papiere geordnet. Mein Pass, mein Impfschein. Nichts fehlt außer unserem Trauschein. Aber den holen wir uns gemeinsam. Und dann die Hochzeitsreise. Übrigens, wie steht's mit deinem Urlaub? Wird das Theater für 3 Monate geschlossen? Ja, das ist es ja eben. Was? Gestern, kurz nach meinem Besuch bei dir, rief ich den Direktor an und bat ihn, zu mir zu kommen. Scheinbar ahnte er, dass irgendetwas los war und kam sofort. Und? Hast du es ihm gesagt? Ja, natürlich. Ja. Wie hat er es aufgenommen? Er war verzweifelt, fassungslos. Ich würde ihn ruinieren. Diese Erfolgsserie könne nie und nimmer für 3 Monate unterbrochen werden. Bei dieser Nachfrage. Aber trotzdem... Ja, ich habe ihn nie so entschlossen gesehen. Ach. Ich muss gestehen, es hat mich sehr beeindruckt. Du wirst also keinen Urlaub nehmen? Oh, doch. Wie stellst du dir das vor, Charles? Keinen Urlaub. Aber ich werde ihn etwas verkürzen müssen. Und wie lange wirst du dich freimachen können? Ja, also das Äußerste, was Borkow mir zugesteht, sind 6 Wochen. Nur 6 Wochen? Es war schon schwierig genug, 6 Wochen auszuhandeln. Aber 5 werden es ganz bestimmt. 5? Das sind ja noch weniger. Ja, bis Ende Juni muss ich spielen. Bis Ende Juni? Ja, der Juli ist sowieso der schlechteste Monat. Aber der Vorverkauf für Juli soll ja geradezu sensationell sein. Borkow wird alles versuchen, dich breitzuschlagen. Diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. 3 Wochen sind wirklich das Minimum. Ich muss aus New York heraus. Ja, das musst du auch. Aber von unserer schönen Reise dürfte dann nicht mehr viel übrig bleiben. Nein, allerdings... Ich weiß, was du sagen willst. Der Reiz einer Reise hängt weitgehend ab von dem Menschen, der einen begleitet. Das ist so wahr. Valerie, erinnerst du dich, als wir gestern über unsere große Reise sprachen? Da hatte ich doch eine andere Idee, die ich noch geheim hielt. Ja, richtig. Du schriebst sie sogar auf und stecktest den Zettel in einen Umschlag. Und den Umschlag in diese Schublade. Da ist er. Erkennst du ihn wieder? Ja, selbstverständlich. Gut, dann öffne ihn bitte. Ja, liebe Valerie, du tust recht daran, Fred zu heiraten. Und wohin ihr auch immer fahrt, es wird eine wunderbare Hochzeitsreise sein. Aber Charles, das hast du gestern Vormittag während unserer Unterhaltung geschrieben? Ja, Valerie. Ja, aber wie konntest du voraussehen, dass gestern Abend... War denn das so schwer? Ja, aber... Du, ich habe schon vor ein paar Tagen bemerkt, dass Fred dich vergöttert. Und zwar seit 10 Jahren. Und das will was heißen. Aber ich... Ich habe dir doch angeboten, mich zu heiraten. Das ist es ja gerade. Wenn eine Frau von 29 einem Mann von 56 vorschlägt, sie zu heiraten, dann tut sie das entweder aus Trotz, aus Herausforderung oder weil sie einfach nicht weiß, welchen Weg sie gehen muss. Und deshalb war es meine Aufgabe, diesen Weg für dich zu finden. Ich bin dein Freund, Valerie. Und ich wusste, dass Fred der Richtige für dich ist. Geh jetzt zu ihm. Er wird es kaum erwarten können, von dir zu hören, ob wir uns gütlich geeinigt haben. Lass ihn nicht warten. Aber es fällt mir schwer, mich von dir zu verabschieden. Sehen wir uns bald? Ja, wenn du willst. Und natürlich. Ohne dich könnte ich ja gar nicht mehr sein. Leb wohl, Charles. Ich danke dir. Wir brachten das Hörspiel Lieben und Lieben lassen nach der Komödie von Louis Verneuil. Deutsch von Karl Fiebach. Die Personen und ihre Sprecher waren Valerie King, Broadway-Star, Annemarie Blank. Ruth Gage, ihre Schwester, Lilian Westphal. Charles Warren, Diplomat, Leopold Biberti. Shirley, seine Sekretärin, Valerie Steinmann. Dr. Fred Stevens, Arzt, Robert Tessen. Harlan, Butler bei Mr. Warren, Willi Buser. Funkbearbeitung und Regie, Werner Hausmann. Das war eine Produktion des Hessischen Rundfunks und der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft aus dem Jahr 1961. Nächsten Sonntag